Dr. Brunnbaum ist Leiter der Erzeugungsschlacht, das heißt Organisator der Maßnahmen, durch die die landwirtschaftliche Erzeugung in Deutschland gesteigert wird. Damit ist er gerade der richtige Mann, uns etwas über ein Thema zu erzählen, das heute so außerordentlich wichtig ist. Die Ernte im ersten Kriegsjahr. Wie bringen wir es fertig, den Boden so produktiv zu machen? Unser Geheimnis liegt in dem Zusammenschluss der gesamten Landbevölkerung in einer Organisation, die die Marschrichtung in der landwirtschaftlichen Erzeugung und die zu erreichenden Ziele festlegt. Das klingt sehr schön. Wie sieht es aber aus in den vom Krieg direkt betroffenen Gebieten, zum Beispiel in der evakuierten Zone? Ja, auch hier ist es gelungen, die Ernte restlos zu bergen und fast das gesamte Land wieder neu zu bestellen. Sogar zwischen den Befestigungswerken, im Bereich der Feuerlinie, haben wir gesät und geerntet. Das ist außerordentlich. Wird denn unsere Ernte ausreichen, unsere bisherigen Rationen aufrechtzuerhalten, oder müssen wir unsere Nahrungsmittelreserven in Angriff nehmen? Die Ernte des Jahres 1940 gibt uns die Gewissheit, dass in Deutschland im kommenden Winter und auch im nächsten Jahr dieselben Rationen wie bisher beibehalten werden können. Wir haben eben aus den Erfahrungen des Weltkrieges gelernt und rechtzeitig und reichlich vorgesorgt. Den Eindruck habe ich allerdings auch aus unserer Unterhaltung gewonnen. Ich bin überzeugt, dass alle unsere Hörer mit mir den Gedanken haben, dass uns auch in den kommenden Jahren keinerlei Ernährungsschwierigkeiten erwachsen werden. Da haben Sie recht. Unser Programm ist so aufgebaut, dass unsere Ernährung für die kommenden Jahre, ob Frieden oder Krieg ist gelernt und rechtzeitig und reichlich vorgesorgt. Den Eindruck habe ich allerdings auch aus unserer Unterhaltung gewonnen. Ich bin überzeugt, dass alle unsere Hörer mit mir den Gedanken haben, dass uns auch in den kommenden Jahren keinerlei Ernährungsschwierigkeiten erwachsen werden. Da haben Sie recht. Unser Programm ist so aufgebaut, dass unsere Ernährung für die kommenden Jahre, ob Frieden oder Krieg, gesichert ist. Haben Sie vielen Dank, Herr Dr. Brunnbaum, für Ihren interessanten Austausch. Danke sehr.